Knechtlein, ich sehe, ich soll und lobet Gott den Herrn und unser liebe Frau. Der Hammer, der hat Zähne geschlagen. Ich sehe, ich soll und lobet Gott den Herrn und unser liebe Frau. Thank you.